Elektra, Teil 2. Elektra, der Chor. Elektra, dünkt euch, o Frauen, dass das unheilvolle Weib von Schmerz erfüllt, wie eine trostlos Trauernde den Sohn bejammre, der so kläglich unterging? Nein, lachend ging sie weiter, ich Unselige, o mein Orestes, sterbend gabst du mir den Tod, denn weggerissen aus der Brust entführst du mir die letzte Hoffnung, welche noch mir Armen blieb. Du würdest lebend kommen einst des Vaters Tod und mich zu rächen. Nun, wohin fliehen soll ich nun? Denn einsam steh ich und allein, bin dein beraubt, beraubt des Vaters. Sklavin muß ich wieder sein von diesen Menschen, die mein Herz vor allen hasst, des Vaters Mördern. Wäre mir das Recht geschehen? Doch wahrlich fortan will ich nicht in einem Haus mit ihnen wohnen, nein, hinaus vor dieses Tor mich werfend, schmacht ich ohne Freund mein Leben hin. Dann möge mich ermorden, wer im Hause sich hievon beschwert hält. Wonne wird der Tod mir sein, wie Qual das Leben, beut es mir doch keine Lust. Erste Strophe, der Chor. Wo sind des Zeus Donner und du, strahlender Gott Helios, wenn solches ihr schaut und langmütig verberget? Elektra, ach, ach, weh, weh, der Chor. Was weinst du, o Jungfrau? Elektra, ho, der Chor. Nicht höhne die Götter, Elektra. Schont mein, der Chor. Wie, Elektra, wenn hoffen du mich heißest auf die, die mir der Tod sichtbar entrafft, drückst du mich noch tiefer hinab, mich, die der Gram aufzehrt. Erste Gegenstrophe, der Chor. Vom goldnen Halsbande der Frau Netzen besträgt, wandelt hinab Amphiaraos, jetzt wohnend im Hades. Elektra, ach, ach, o, oh, o, oh, der Chor. Voll Leben gebeut er. Elektra, weh, der Chor, ja, wehe, die Arge. Elektra, sie erlag, der Chor, ja. Elektra, ich weiß, dem betrübt Harrenden kam rächend ein Freund, aber für mich ist er dahin, der es mir war, weg mir gerafft schied er. Zweite Strophe, der Chor. Schwer, ja, schwer liegt auf dir das Leid. Elektra, wohl, zu wohl lehrte mich selbst auch dies mein Leben auf das endlos, zahllos der Verhängnisse Grauen sich gelagert. Der Chor, was du beklagst, sahen wir. Elektra, suche denn nicht mehr mit Trost mich zu berücken, denn der Chor, wieso? Elektra, hin ist die Hoffnung auf den erwarteten Schutz helfender Bruderhände. Zweite Gegenstrophe, der Chor. Aller Erdsöhne harrt der Tod. Elektra, so war es verhängt auch, gleich wie dort es dem Armen erging, beim Rosswettlauf in den Zaum des Gespannes zu stürzen. Der Chor. Nimmer erhörtes Leid. Elektra, ach gewiß, wenn er uns fern in dem fremden Land. Der Chor, weh, weh. Elektra, versunken, ohne dass er ein Grab sich errang oder von uns beweint ward. Chrysothemis, die Vorigen. Chrysothemis. Von Freude her getrieben komm ich, Teuerste, nicht auf den Anstand achtend, hier in raschem Lauf, denn Freuden bring ich und Erlösung aus dem Leid, mit dem du rangst, um das du bittre Klag erhobst. Elektra, wo fändest du für meinen Jammer Hülfe mir, für welchen Heilung nirgend auszuspähen ist? Chrysothemis, Orestes ist gekommen, dies vernimm von mir und glaub es, wahrhaft, wie du mich vor dir erblickst. Elektra, hat dich der Wahnsinn übermannt, Unselige, und treibst du Spott mit deinem und mit meinem Leid? Chrysothemis, beim heiligen Herd der Väter, nein, ich sag es nicht zum Hohne, nein, Orestes ist wahrhaftig hier. Elektra, ich arme, weh mir, und von welchem Sterblichen vernahmst du's, dass du solchem Wort so kühn vertraust? Chrysothemis, von mir, von keiner andern ward mir Kunde, weil ich klare Zeichen schaute, glaub ich diesem Wort. Elektra, und welches Merkmal sahst du, was, Unsinnige, hat solches Wahnes tolle Glut in dir entflammt? Chrysothemis, so höre bei den Göttern das, vernahmst du mich hinfort klug oder töricht nennen kannst. Elektra, nun rede, wenn das Reden dir Vergnügen macht. Chrysothemis, ich melde dir denn alles, was ich dort gesehen, sobald ich ankam bei des Vaters Ahnengruft. Da sah ich frisch ergossen hoch vom Hügel her Milchbäche rinnen und im Kreis umher begrenzt mit allen Blumen, welche blühen, des Vaters Grab. Und das erblickend staunt ich hoch und späh umher, ob nicht ein Mensch uns nahe sich herangedrängt. Doch als ich weithin ruhig sah den ganzen Ort, trat ich dem Hügel näher und gewahre hier frisch abgeschnittene Locken auf des Grabes Rand. Kaum dass ich's Arme sehe, steigt vor meinem Geist ein trautes Bild auf, und ich ahn ein Zeichen hier vom liebsten aller Menschen, von Orestes Hand. Ich heb es auf, verstummend hemm ich jeden Laut, doch schnell mit Wonnetränen füllt mein Auge sich, und jetzt erscheint mir's noch gewiss wie dazumal von ihm, von keinem andern kam der Totenschmuck, denn wem geziemte solches außer mir und dir? Ich brachte nicht die Spende, dieses weiß ich doch, noch brachtest du sie, wie du ja zu Göttern selbst nicht ungestraft aus diesem Hause gehen darfst. Wohl nimmer liebt auch so zu tun der Mutter Sinn, und tat's die Mutter, blieb es doch nicht unbemerkt. So hat Orestes dargebracht den Grabesschmuck, drum fasse Mut, o Teure, nicht denselben, mag dieselbe Gottheit immer da zur Seite stehn. Uns war sie früher feindlich, doch der heut'ge Tag wird uns vielleicht vielfachen Glückes Quelle noch. Elektra, weh, deine Torheit, lange schon beklag ich sie. Chrysothemis, was hast du? Sagt ich dieses nicht zur Freude dir? Elektra, nicht weißt du weder, wo du bist, noch was du denkst. Chrysothemis, wie sollt ich denn nicht wissen, was ich deutlich sah? Elektra, tot ist er, Arme, und für dich sein rettender Beistand entschwunden. Richte nicht auf ihn den Blick. Chrysothemis, Ich arme, weh mir, und von wem vernahmst du dies? Elektra, von einem, der's gesehen, als er unterging. Chrysothemis, und dieser, wo verweilt er, staunen fasst mich an. Elektra, im Haus der Mutter angenehm, nicht lästig ihr. Chrysothemis, ich arme, weh mir, doch von wem auf Erden sind die reichen Totenspenden auf des Vaters Grab? Elektra, das Wahre scheint mir, dass den hingeschiedenen Orestes jemand ehren will mit diesem Mahl. Chrysothemis, ach Armer, und ich eilte flugs in frohem Mut mit solcher Botschaft her zu dir und wußte nicht um unser Unglück. Aber nun, nachdem ich kam, das alte find ich und dazu dies andere Leid. Elektra, so steht's mit uns hier, aber folgst du meinem Wort, so lösest du des neuen Leides schwere Last. Chrysothemis, kann ich die Toten wecken aus des Grabes Nacht? Elektra, nicht also meint ich's, so verstandlos bin ich nicht. Chrysothemis, und was verlangst du, das zu tun, ich fähig sei? Elektra, du sollst es wagen, keck zu tun, nach meinem Rat. Chrysothemis, nun, kann es irgend frommen, weiß ich's nicht zurück. Elektra, bedenke, sonder Mühe lacht uns nie das Glück. Chrysothemis, ich weiß es, helfen will ich dir, soweit ich kann. Elektra, wohlan, so höre, was zu tun ich willens bin. Du weißt es selbst, auf keine Hülfe dürfen wir von unseren Freunden hoffen, denn entführt, geraubt hat sie der Hades, und allein sind wir zurück. Ich wohl, solang ich hörte, daß der Bruder noch im Leben blühe, nährte mich mit Hoffnungen, er werde kommen, fordern einst des Vaters Blut. Nun er dahingeschieden, blick ich nur zu dir. Du sollst den Mörder, der den Vater uns erschlug, Aegisthos, alsbald töten im Verein mit mir der Schwester, denn nichts werde dir fortan verhehlt. Was säumst du noch langmütig? Wo vertraust du noch auf sichere Hoffnung? Seufzer nur sind dir vergönnt, dass dir der Ahnen reiches Erb entrissen ward, vergönnt, zu jammern, dass du schon so lange Zeit als Unvermählte liebelos hinaltern mußt, und hoffe nicht mehr, dass dir Eh und Liebe noch erblühen werde, denn so ganz des Rates bloß ist nicht Aegisthos, dass er dein und mein Geschlecht je Keime treiben ließe, sich zu sicherem Fluch. Indes, wofern du meinen Rat befolgen willst, so trägst du frommer Liebe Dank vorerst davon beim toten Vater drunten und beim Bruder auch. Dann, wie du frei erwuchsest, also wirst du frei fortan genannt sein und beglückt in würdigem Ehbunde. Gern sieht jeder auf das edle Jahr, und siehst du nicht auch, welches Ruhms erhabenen Preis du dir und mir erringest? Folgst du meinem Rat? Denn wo erblickt ein Bürger, wo ein Fremdling uns, der uns mit solchem Lobe nicht willkommen heißt? O Freunde, schauet diese zwei Geschwister hier, die ihres Vaters hohes Haus erretteten, die seinen Widersachern auf des Glückes Bahn ihr Leben wagend grausen Tod bereiteten. Sie liebe jeder, sie zu scheun ist aller Pflicht. Sie muss an Festen oder wo das Volk der Stadt sich sammelt, ehren alle Welt für ihren Mut. So werden all uns preisen, und im Leben nicht, und nicht im Tode schwindet unser Ruhm dahin. Drum folge mir, Geliebte, steh dem Vater bei, hilf deinem Bruder, rette mich aus dieser Not und rette dich auch eingedenk des einen, das in Schmach zu leben, eine Schmach dem Edeln ist. Der Chor. In solchen Dingen muß ein wohlbedachter Sinn dem Sprecher wie dem Hörer stets zur Seite sein. Chrysothemis. Wohl, teure Frauen, dächte sie nicht ganz verkehrt, sie hätte wahrlich, ehe sie gesprochen, sich bewahrt die Vorsicht, wie sie nun sie nicht bewahrt. Worauf vertrauend wagst du mit so keckem Mut, dich selbst zu waffnen und verlangst auch meinen Arm? Bedenke doch, du bist ein Weib nur, nicht ein Mann, bist ohne Macht, bist schwächer, als die Feinde sind. Auch lächelt ihnen Tag für Tag des Glückes Huld. Uns ist das Glück entschwunden und zerrinnt in nichts. Wer also, wenn er solchen Mann zu stürzen sinnt, wird unverletzt dem Untergange sich entziehen? Sieh, dass wir, Schweres tragend, nicht noch Schwereres uns schaffen, wenn ein anderer so dich reden hört. Denn nicht ersprießlich kann es uns noch dienlich sein, wenn wir, gekrönt mit Ruhme, schmählich untergehen. Denn nicht den Tod eracht ich als das Schrecklichste, nein, wenn man selbst ihn suchend, ihn nicht finden kann. Drum bitt ich, fleh ich, ehe wir in schnödem Tod ganz untergehen und das Haus zur Öde wird, lass ab zu grollen, was ich auch von dir gehört, bewahr ich ohne Pferde dir und ungesagt. Doch lerne selber endlich nach so langer Zeit der Macht dich beugen, die du selbst unmächtig bist. Der Chor. Folg ihrem Rat, für Menschen ist der edelste Gewinn die Vorsicht und ein klug bedachter Sinn. Elektra. Ich war gefasst auf deine Reden, wusste wohl, wegwerfen würdst du, was ich jetzt wohlmeinend riet. So muß mit eignen Händen ich allein die Tat vollbringen, denn nicht unvollendet lass ich sie. Chrysothemis, weh, o dass du solches Sinnes, als der Vater starb, gewesen wärest, alles hättst du durchgesetzt. Elektra, des Sinnes war ich, nur an Einsicht noch zu schwach. Chrysothemis, an solcher Einsicht halte treu dein Leben lang. Elektra, du mahnst mich also, weil du nicht mithandeln willst. Chrysothemis, ein böses Unternehmen führt zu bösem Ziel. Elektra, als klug bewundere ich, aber Hass als feige dich. Chrysothemis, gleichgültig hör ich's, wenn du mich auch loben magst. Elektra, Lob wird dir wahrlich nimmermehr von mir zuteil. Chrysothemis, noch lang, um hier zu richten, ist die Folgezeit. Elektra, geh hin, in dir erblüht mir keine Hülfe mehr. Chrysothemis, Doch, sie zu nützen, mangelt dir der weise Sinn. Elektra, geh nur, berichte deiner Mutter alles dies. Chrysothemis, mit solchem Grolle groll ich dir, o Schwester, nicht. Elektra, doch sieh, zu welcher Schande du mich niederziehst. Chrysothemis, zur Schande niemals, aber zur Besonnenheit. Elektra, so muß ich dem nur folgen, was dir recht erscheint? Chrysothemis, wenn du die Weisere bist, so gehst du mir voran. Elektra, wie schade, recht zu reden und doch fehl zu gehen. Chrysothemis, du gibst das Übel richtig an, das dich befiel. Elektra, wie meinst du, sagt ich dieses nicht mit vollem Recht? Chrysothemis, doch gibt es Fälle, wo das Recht auch Schaden bringt. Elektra, nach solcher Satzung richt ich nie mein Leben ein. Chrysothemis, doch wirst du mich noch loben, wenn du dieses tust. Elektra, gewiß, ich tu es, nicht zurückgeschreckt von dir. Chrysothemis, und das in Wahrheit, denkst du nicht auf andern Rat? Elektra, den Rat der Feigheit, über alles hass ich ihn. Chrysothemis, nichts achtest du, so scheint es, was ich sagen mag. Elektra, schon lange, nicht erst heute, war dies mein Entschluss. Chrysothemis, so will ich gehen, du gewinnst es nie von dir, mein Wort zu loben, noch belob ich deinen Sinn. Elektra, ja, gehe nur, ich folge niemals deinem Pfad, und wenn du noch so dringend mich bestürmst, es zeugt von großer Torheit auch die Jagd um Nichtiges. Chrysothemis, nun, wenn du selbst in stolzem Wahne klug dich dünkst, sei klug in solcher Weise, wenn das Ungemach dereinst dich heimsucht, lobst du meine Worte noch. Geht ab. Elektra, der Chor, der Chor. Erste Strophe. Wir sehen wohlsinnige Vögel droben sich treulich um jener Pflege mühen, denen sie leben, denen sie Nahrung verdanken. Sollten wir Menschen das Gleiche zu tun verschmähen? Doch beim Donnergeschoss des Zeus, bei der himmlischen Themis, nicht lange säumt die Vergeltung, die du das Grab hinunterdringst, Fama, den Jammerruf hinabdröhne, des Atreus Söhnen dort meldend, die Schmach und die bittre Trauer. Erste Gegenstrophe, dass dieses Haus immer in schwerem Leide noch krankt und der beiden Kinder Streit nimmer sich noch zu trauter Huld freundlichem Bund verglichen hat. Aber Elektra, verlassen einsam, wald vom Schicksal umhergestürmt, gleich der klagenden Nachtigall, stets den Vater bejammernd, nicht vor dem Tode zittert sie, scheidet vom Lichte freudenvoll, wenn sie vertilgt den Bund des Fluchs. Liebte so innig ein Kind den Vater? Zweite Strophe. Wohl kein Edler, o Kind, wählt sich Unglück, das hinfort ruhmlos in Nacht schwinde des Namens Glanz. So wählst auch du, Kind, ein gramvolles, niedres Leben. Du rufst die Schmach zum Kampfe, nimmst den Doppelpreis in einem Wort. Das weise Kind seist du, wie das Frömmste. Zweite Gegenstrophe. Siegreich über den Feind, leb in Macht fortan und Reichtum, wie du jetzt seiner Gewalt dich beugst. Obwohl ein unselig Los über dir gewaltet, doch fand ich, wie du dir den Preis errangst, den höchsten Pflichten treu, indem du Zeus fromme Scheu bewiesest. Orestes, Pylades, Diener, die eine Urne tragen, die vorigen. Orestes, ihr Frauen sagt uns, haben wir auch recht gehört, sind wir auf rechtem Wege hier nach unserem Ziel? Der Chor, was willst du wissen, welch Verlangen führt dich her? Orestes, wo hier Aegisthos wohne, forsch ich lange schon. Der Chor, recht gingst du, der dir's sagte, hat dich nicht getäuscht. Orestes, wer unter euch wohl kündet dort im Haus es an, dass wir zusammen, längst ersehnt, gekommen sind? Der Chor, auf Elektra deutend, hier diese, wenn's die nächst Verwandte melden soll. Orestes, Frau, geh hinein und sage, dass hier einige den König suchen, Männer aus dem Phokerland. Elektra, ihr kommt doch nicht, die Sage, die wir hörten, ach, mit klaren, sichern Zeichen uns bekräftigend. Orestes, ich weiß von deiner Sage nicht, mit Kunden von Orestes hat mich Strophios, der Greis, gesandt. Elektra, was ist es, Fremdling, wie die Furcht mich übermannt? Orestes, in kleiner Urne bringen wir vom Toten hier die kleinen Überreste, wie du siehst, o Frau. Elektra, ich arme weh, das ist es, sichtbar seh ich jetzt, vor meinen Augen scheint es, diese Schmerzenslast. Orestes, wenn deine Klag Orestes herbem Lose gilt, so wisse, dieses Erzgefäß birgt seinen Leib. Elektra, gib denn, o Fremdling, wenn die Urne hier ihn birgt, gib bei den Göttern das Gefäß in meine Hand, auf das ich mich und meinen ganzen Stamm zugleich mit dieser Asche weinen und betrauern mag. Orestes, zu den Dienern, gebt, wer sie sein mag, bringt es ihr, denn sicher nicht als eine Feindin bittet sie sich solches aus, nein, als die Freundin oder ihm durch Blut verwandt. Elektra, die Urne umfassend, Denkmal des liebsten Menschen, das mir übrig blieb von seinem Leben, wie so ganz mit anderen Hoffnungen, als ich dich entließ, empfang ich dich. Nun Staub geworden trag ich dich in meiner Hand und sandte dich so blühend, Kind, von Haus hinweg. O hätte diesem Leben mich ein Gott entrückt, bevor mit diesen Händen ich dich raubte, dich hinsand in fremde Fernen und dem Mord entriss, dann lagst du jenes Tages tot als Leiche da am Grab des Vaters, hättest du dein Teil mit ihm. Nun starbst du fern von Hause, fern in fremdes Land gebannt, in Elend und der Schwester lieb entrückt, und nicht in treuen Händen hab ich arme dich geschmückt, gebadet und aus flammenvoller Glut dich arme Last erhoben, wie mir's wohl gebührt, beschickt in fremden Händen, Unglückseliger, ein kleiner Umfang nahst du mir in kleinem Raum, ich arme, weh mir. Also war die Pflege denn unnütz verloren, die ich einst an dich so oft gewandt mit süßer Mühe, denn nie warst du so heiß von unserer Mutter als von mir geliebt. Nicht unsere Hausgenossen, ich nur pflegte dich, und mich, die Schwester, sprachest du beständig an. Nun ist an einem Tage dies entschwunden, ist mit dir gestorben, alles ja, dem Sturme gleich mit dir entraffend, schiedest du. Der Vater starb, ich bin gestorben, und du selbst dahin und tot. Die Feinde lachen, und es tobt in wilder Lust die schnöde Mutter, der du selbst ein Rächer einst erscheinen wolltest, wie du mir durch Boten oft geheim verkünden ließest. Nun hat alles dies dein böser Dämon und der meine mir entrückt, der also dich mir sandte, statt der teuersten Gestalt ein nichtig Schattenbild und Asche nur. Ach, weh, weh, o klägliches Bild, weh, weh, auf Faden des Grauens, weh, weh mir gesendet, o mein Trauter, gabst du mir den Tod, ja, gabst den Tod mir, mein geliebtes Bruderhaupt. So nimm mich auf in dieses enge Haus zu dir, zum Staub die Staubgewordne, dass ich drunten dir fortan gesellt sei. Als du noch hier oben warst, da teilt ich gleiches Los mit dir. Nun drängt es mich, im Tode nicht von deinem Grabe fern zu sein, denn nur die Toten, seh ich, rührt kein Kummer mehr. Der Chor. Bedenk, Elektra, sterblich war, der dich gezeugt, Orestes sterblich, jammre denn nicht allzu sehr. Orestes. Was sag ich? Weh mir! Wo verirrt mein zweifelnd Wort sich hin? Gebieten kann ich nicht der Zunge mehr. Elektra. Was schmerzt dich also? Was bedeutet dieses Wort? Orestes. Du wärst Elektra? Wäre dies dein edles Bild? Elektra. Wohl ist es dieses und ein unglückseliges. Orestes, weh, wie so grauenvoll faßte dich dies Ungemach. Elektra, doch nicht um mich, o Fremdling, rufst du solches weh? Orestes, ha, dieser gottlos frevelhaft entstellte Leib. Elektra, mir, Fremdling, keiner andern gilt dein Klageruf. Orestes, weh, daß in Elend ehelos dein Leben schwand. Elektra, was blickst du, Fremdling, so mich an, was jammerst du? Orestes, so hatt ich also nichts gewußt von meinem Leid. Elektra, und welche meiner Reden hat es dir enthüllt? Orestes, mir sagt's des Jammers Übermaß, das dich umringt. Elektra, und meiner Leiden siehst du doch nur wenige. Orestes, und wie vermöcht ich schlimmere noch, als die zu schauen? Elektra, den Mördern leb ich zugesellt in einem Haus. Orestes, wie? Wessen Mördern? Welcher Tat gedenkst du da? Elektra, des Vaters, und bei diesen muß ich Sklavin sein. Orestes, doch wer auf Erden bürdet solchen Zwang dir auf? Elektra, sie nennt sich Mutter, doch der Mutter gleicht sie nicht. Orestes, wie? Zwingt sie dich durch Mangel oder durch Gewalt? Elektra, durch Mangel zwingt sie, durch Gewalt und jede Not. Orestes, Ist nicht ein Helfer, keiner da, der solches wehrt? Elektra, nein, der's gewesen, dessen Asche bringst du mir. Orestes, ach Arme, lange fühl ich schon Mitleid mit dir. Elektra, allein auf Erden fühltest du Mitleid mit mir. Orestes, allein auch komm ich schmerzerfüllt von gleicher Not. Elektra, doch nicht verwandt uns kommst du her aus fernem Land? Orestes, ich werd es sagen, sind die Frauen hier wohlgesinnt? Elektra, wohl sind sie das, zu treu ergebnen redest du. Orestes, so setze weg die Urne, dass du alles hörst. Elektra, um alle Götter, tue das mir nicht, o Freund. Orestes, die Urne anfassend, o folge meinem Worte nur, dann fehlst du nie. Elektra, bei deinem Antlitz, nimm mir nicht mein Teuerstes. Orestes, die Urne nehmend, ich lass es niemals. Elektra, weh mir Armen ohne dich, Orestes, auch von deiner Urne trennt man mich. Orestes, sprich gute Worte, denn du seufzest ohne Grund. Elektra, was, um den toten Bruder seufz ich ohne Grund? Orestes, den Namen ihm zu geben, ziemt dir nimmermehr. Elektra, so sehr verschmäht der hingeschiedene Bruder mich. Orestes, niemand verschmäht dich, aber dies berührt dich nicht. Elektra, doch, wenn Orestes Asche ruht in meiner Hand. Orestes, das ist Orestes Asche ja zum Scheine nur. Elektra, wo ist die Gruft denn dieses Unglückseligen? Orestes, gar nirgend, hat doch keine Gruft ein Lebender. Elektra, wie sagst du, Jüngling? Orestes, keine Lüge sag ich dir. Elektra, so lebt Orestes? Orestes, wenn ich selbst am Leben bin. Elektra, du bist es selber? Orestes, sieh des Vaters Siegel hier an meiner Hand zum Zeichen, dass ich Wahres sprach. Elektra, o schönster Tag! Orestes, o schönster, also sag auch ich. Elektra, du kamst, o Stimme! Orestes, hör es nicht von andern mehr. Elektra, du bist in meinen Armen. Orestes, bleib es immer so. Elektra, geliebte Frauen, ihr Bürgerinnen dieser Stadt, seht hier Orestes, welcher erst durch schlaue List gestorben, nun durch schlaue List erhalten blieb. Der Chor. Wir sehen ihn, o Tochter, und die Träne rinnt bei solcher Fügung freudig aus dem Auge mir. Strophe. Elektra. O teurer Spross, o Spross jenes uns, ach, so geliebten Manns, du kamst endlich, ja, du kamest, fandest, sahest, die dein Herz ersehnt. Orestes, ich bin gekommen, aber schweigend harre noch. Elektra, warum das? Orestes, wohl ziemt zu schweigen, ehe man uns im Haus vernimmt. Elektra, nein, bei der ewig unbezwungenen Artemis, wahrlich, ich fürchte nicht die nutzlose Last, dies Volk der Weiber mehr, das im Haus stets sich umtreibt. Orestes, doch sei behutsam, auch in Weiberseelen glüht Kampfmut, du weißt es, denn Erfahrung lehrte dich's. Elektra. O weh, o Graun, o Graun! Du nennst unverhüllt das Unvertilgbare, in der Erinnerung nie zu verschmerzende, das Leid, das ich litt, Orestes. Wohl weiß ich das, doch dieses Jammers musst du mir dann erst gedenken, wann die rechte Zeit erscheint. Gegenstrophe, Elektra. Zu jeder Zeit, ja, wohl jederzeit geziemt's uns mit Fug sein zu gedenken, Kind, denn kaum gewann ich eben erst die Zunge frei. Orestes, das mein ich selbst auch, schütze dir denn solches Gut. Elektra, wie soll ich das? Orestes, wo nicht die Zeit ist, fasse dich in Reden kurz. Elektra, wer mag mit Recht, o Bruder, nun du mir erschienst, hemmen der Worte Strom, scheu zu verstummen hier, denn plötzlich, ungeahnt, unverhofft, kamst du wieder, Orestes. Du sahst mich, als zu kommen mir ein Gott gebot. Elektra, noch größere Freude denn zuvor, kündest du da mir an, wenn dich in unser Haus himmlische Götter gesendet, ein göttliches Walten erkenn ich hier, Orestes. Zwar deiner Freude wehren will ich nicht, indes ich fürchte, dass die Freude dich zu sehr beherrscht. Schlussgesang. Elektra, du, der mich seines Anblickes würdigend auf lang ersehntem Pfade mir erschienen, o, weil du so mich siehst in Not, Orestes, was soll ich? Elektra, raub mir doch nicht die Wonne an deinem Anblick, Trauter, mich zu weiden, Orestes, selbst andern zürnt ich, gönnten sie dir solches nicht. Elektra, du gönnst mir's? Orestes, warum nicht? Elektra, eben ward mir eine Kunde, die ich nie geahnt, ihr Teuren. Alles Leid ertrug ich lautlos, sonder Angstausruf es hörend. Jetzo hab ich dich, du kamest, zeigtest mir dein teures Antlitz, das ich auch im Leide nie vergäße. Orestes, des überflüssig eitlen Worts enthalte dich, und weder sag uns, wie die Mutter Frevel übt, noch wie des Hauses Ahnen gut Ägisthos uns erschöpft, hinauswirft und gedankenlos verstreut. Das Reden raubt die wohlgelegene Stunde dir. Nur was in diesem Augenblick mir dienlich sei, erkläre, wo, verborgen oder offen, ich der Feinde Jubel hemmen mag auf diesem Gang. Doch dass am heitern Blicke nicht die Mutter, was du sinnst, erkenne, traten wir ins Haus hinein. Nein, jammre, wie betroffen durch das Missgeschick, von dem die falsche Sage sprach. Gelang das Werk, dann stehen dir ohne Schranke Lust und Lachen frei. Elektra, ja, teurer Bruder, so wie dir genehm es ist, so sei es mir auch, hab ich doch die Freude nur durch dich empfangen, nicht ich selbst errang sie mir, die kleinste Kränkung auch an dir, ich möchte nicht um großen Lohn sie kaufen, denn ich diente dann nicht würdig jenem Gotte, der uns jetzt beschirmt. Doch wie es hier steht, weißt du ja, du hörtest doch, Ägisthos weile nicht im Haus, wohl aber sei die Mutter innen, diese wird, das fürchte nicht, niemals von Freude mein Gesicht erheitert sehn, denn tief in meinem Herzen lebt der alte Hass, und seit ich dich erblickte, rinnt mein Auge stets von Wonne Tränen. Wie versiegten diese mir, nachdem ich tot und lebend dich auf einem Gang gesehn? Du tatest, was ich nie geahnt an mir. Ja, wenn der Vater lebend käm, ich achtet es nicht mehr für Blendwerk, sondern glaubt ihn selbst zu sehn. Und nun du dieses Weges uns gekommen bist, geh selbst voran nach deinem Sinn. Blieb ich allein, errang ich eins von zweien wohl. Ich hätte mich ruhmvoll gerettet oder fand ruhmvoll den Tod. Orestes, sei still, ich bitte, denn heran zur Pforte naht jemand von innen. Elektra, sich verstellend. Geht hinein, ihr Fremdlinge, zumal ihr bringet, was im Hause keiner wohl verschmähend abweist, noch empfängt in frohem Mut. Der Pfleger, die Vorigen, der Pfleger, ihr argen Toren, ihr an Sinn Verblendeten, drängt euch um euer Leben nicht die Sorge mehr? Wie? Oder lebt kein angeborener Geist in euch, dass ihr dem Leid nicht nahe, nein, im Leide selbst, dem Größten euch befindet und es nicht erkennt? Hätte ich an dieser Pforte nicht schon lang gewacht, so wären eure Plane wohl im Hause dort ruchtbar geworden, ehe ihr selbst hineingelangt. Ich habe dies durch meine Vorsicht abgewandt, und nun erspart die langen Reden euch und lasst von diesem Freudenlärme, der nicht enden will, und tretet ein, da Zaudern unheilbringend ist bei solchen Dingen und die Zeit zum Ende drängt. Orestes, wie steht es aber, wenn ich eingetreten dort? Der Pfleger, sehr wohl, das Schicksal fügt es, dass niemand dich kennt. Orestes, du brachtest, denk ich, Kunde wohl von meinem Tod? Der Pfleger, ein Mann des Todes wisse, bist du jenen dort? Orestes, sie freuen sich wohl darüber, nun, was sagen sie? Der Pfleger, nachdem's getan ist, red ich, wie die Sachen stehen, geht alles gut mit ihnen, auch was übel ist. Elektra, wer ist der Mann hier, Bruder, bei den Göttern sprich? Orestes, ihn kennst du nicht mehr? Elektra, nicht entsinnen kann ich mich. Orestes, so weißt du nimmer, wem du mich einst übergabst? Elektra, wem? Was erwähnst du? Orestes, dessen Arm mich ehedem, dank deiner Vorsicht, in geheim nach Phokis trug? Elektra, wie? Jener ist es, welchen ich aus vielen einst allein getreu erfunden bei des Vaters Tod? Orestes, der ist es, aber frage nun nicht weiter mehr. Elektra, o schönster Tag des Vaterhauses einziger Erretter, wie nur kamst du, bist du wirklich der, der ihn und mich gerettet aus so vielem Leid, ihr teuren Hände, du getreuer, süßer Dienst der Füße, wie nur warst du mir so lange nah und warst mir doch verborgen und vernichtetest durch Worte mich, indes du Wonnetaten bringst. Heil, Vater, denn den Vater, dünkt mir, seh ich hier, heil. Wisse, dass ich unter allen Menschen dich gehasst am meisten und geliebt an einem Tag. Der Pfleger. Nun scheint's genug mir. Wohl, Elektra, werden ja sich viele Tag und Nächte noch im Kreise drehen, die dir getreu verkünden, was indes geschah. Euch beiden sag ich, die ihr hier noch steht, es ist zum Handeln Zeit. Die Tochter Tyndars ist allein, der Männer keiner innen. Wenn ihr säumen wollt, so wisst, ihr müsst mit diesen und mit anderen zahlreichern und geschicktern noch den Kampf bestehen. Orestes, zu langen Reden haben wir, o Pylades, jetzt keine Zeit mehr. Nein, es gilt nur ungesäumt hineinzutreten und der Götter altes Bild zu grüßen, die hier walten auf des Hauses Flur. Sie knien vor dem Altar des Apollon nieder und gehen dann in den Palast. Elektra, o Fürst Apollon, höre sie voll Gnaden an und mich mit ihnen, die ich dir so vieles schon, was ich vermochte, dargebracht mit voller Hand. Und nun, Lykeia, Phöbos, wie ich's jetzt vermag, beschwör ich kniend, ruf ich dich, willfährig sei ein Helfer uns bei dieser wohlerwogenen Tat und zeige du den Menschen, welch gerechten Lohn Ruchlosigkeit aus hoher Götter Hand empfängt. Sie folgt ihnen. Der Chor allein. Strophe, seht ihn, seht Ares, wie er blutschnaubend hin zum Kampf stürmt, voll Wut. Des Fluches Hunde drangen schon ins Haus hinein, die an die Sohle sich heften der Gräueltat, die unentfliehbaren, und schwebend auf Entscheidung hart, was träumend ahnte meinem Geist, nicht lange mehr. Gegenstrophe. Denn der Bluträcher trat im Haus eben ein mit trugvollem Schritt zu seines Vaters altem, goldnem Herrschersitz, und in den Händen trägt er Mord, blutig rot. Es führt Hermes ihn, der Maja-Sohn, zum Ziel hinan, den Trug in Nacht einhüllend, säumt nicht länger mehr. Elektra, eilig zurückkommen, der Chor. Elektra, o liebe, teure Frauen, gleich vollenden nun das Werk die Männer, also harrt ihr schweigend noch. Der Chor, wie, was beginnen jene? Elektra, sie bereitet jetzt zum Grab die Urne, nahe stehen die beiden ihr. Der Chor, und du, was eiltest du heraus? Elektra, zu wachen, dass Aegisthos uns nicht unbemerkt das Haus betritt. Klytämnestra, im Hause, ach, ach, o Grauen, das Haus ist öde rings von Freunden und von Mördern voll. Elektra, es jammert innen, hört ihr nicht, o Freundinnen? Der Chor, wohl hör dich weh, Klageruf, das mir Armen schaudert. Klytämnestra, ich arme weh, Aegisthos, ach, wo bist du doch? Elektra, schon wieder klagt es, hört ihr? Klytämnestra, Sohn, geliebter Sohn, erbarme dich der Mutter. Elektra, auch bei dir ja fand er kein Erbarmen, wie der Mann, der ihn gezeugt. Der Chor, weh dir, o Staat, o Geschlecht der Herrscher, heute rafft dich hinab das Geschick, du singst, Klytämnestra, weh, weh, verwundet. Elektra, triff noch einmal, wenn du kannst. Klytämnestra, schon wieder, weh mir. Elektra, treffst du doch Aegisthos auch. Der Chor, erfüllt der Fluch, die das Grab drunten barg, leben jetzt, denn Blut in reichen Strömen, Blut entziehen die längst Gestorbenen rächend ihren Mördern. Orestes, Pylades, der Pfleger, die Vorigen, der Chor. da sind sie wieder, rot vom Blute trieft die Hand von Ares Opfer, aber tadeln kann ich's nicht. Elektra, wie steht's, Orestes? Orestes, dort im Hause steht es wohl, wenn mir Apollons Sprüche wohl verkündigten. Elektra, Tod ist die unheilvolle. Orestes, nimmer fürchte mehr, dass dich der Mutter stolzer Hohn entwürdige. Der Chor, seid stille, dort seh ich ganz deutlich nahen Ägisten. Elektra, zu Orestes und Pylades, ins Haus zurück, o Kinder. Orestes, wo gewahret ihr den Mann? Elektra, er schreitet freudig dort auf uns heran, von draußen kommend. Der Chor, hinter die Tore zurück mit schnellen Schritten, nun ihr das erste vollbracht, vollbringt auch dies. Orestes, getrost, wir enden's. Elektra, eile denn, wohin dich's treibt. Orestes, schon geh ich weiter. Elektra, mir gebührt zu walten hier. Orestes, Pylades und der Pfleger ab. Der Chor, nun flüstre das fremd gewiß, diesem Mann hier ins Ohr nur wenig Worte sanft und still, damit er sonder Ahnung zum Kampf der Rache stürze. Aigisthos, Elektra, der Chor, Aigisthos, wer unter euch weiß, wo die Phokergäste sind, die, heißt es, uns verkünden, dass Orestes jüngst im Wagenkampfe scheitert und das Leben ließ? Zu Elektra, dich, dich, ja, dich befrag ich, die du früher stets so trotzig warest, dich am ersten kümmert's wohl, so denk ich, weißt du's auch am ersten kundzutun. Elektra, ich weiß es, wie denn sollt ich nicht, fremd wär ich sonst dem Los der meinen, welche mir so teuer sind. Aigisthos, wo sind sie denn, die Gäste, das bedeute mir. Elektra, im Hause, bei der lieben Wirtin eingeführt. Aigisthos, und daß er tot sei, melden sie unzweifelhaft. Elektra, und gaben auch Beweise nicht durch Worte nur. Aigisthos, so steht mir frei, mit eignen Augen es zu sehen. Elektra, frei steht der Anblick, doch er ist kein lieblicher. Aigisthos, du sagst mir viel zur Freude, wie du nie gepflegt. Elektra, wohl, freue du dich, wenn es dir erfreulich ist. Aigisthos, nun still, gebiet ich, tut des Hauses Pforten auf, denn ganz Mykene soll es, Argos soll es schauen, daß jeder, der sich etwa sonst auf diesen Mann mit eitler Hoffnung wiegte, tot ihn schaue nun und mein Gebiss annehme, wenn nicht meine Zucht vorher gewaltsam zur Vernunft ihn bringen soll. Elektra, ich tue schon das meine, denn mich hat die Zeit gelehrt zu folgen, wenn gebeut ein Stärkerer. Sie öffnet die Tür, man erblickt die verhüllte Leiche Klytämnestras. Orestes, Pylades, der Pfleger, die vorigen, Aigisthos, o Zeus, ein Opfer hingestreckt durch Götterzorn erblick ich, doch ich schweige, wenn ich Sünde sprach, löst ganz die Hülle meinem Blick, daß auch von mir dem Anverwandten sei gebracht der Tränen Zoll. Orestes, selbst hebe du sie, mir ja nicht, nur dir gebührt's, zu sehen und hold zu grüßen, was die Hülle birgt. Aigisthos, du rätst mir wohl, ich folge deinem Rat, und du berufe Klytämnestra, wenn sie drinnen weilt. Orestes, sie hast du nahe, suche nicht mehr anderwärts. Aigisthos hebt die Decke auf. Weh, was erblick ich? Orestes, wer erschreckt, wer irrt dich hier? Aigisthos, in welcher Männer Netze, ha, bin ich gestürzt, ich Sohn des Unglücks? Orestes, merkst du nicht schon lange, dass du, wie mit Abgeschiedenen, sprichst mit Lebenden? Aigisthos, weh mir, das Wort versteh ich, denn kein anderer war's, es war Orestes, welcher eben sprach zu mir. Orestes, du, Seher ohnegleichen, warst so lange blind? Aigisthos, verloren bin ich, Armer, doch vergönne mir ein kurzes Wort noch. Elektra, dulde nicht beim Himmel, dass er weiter spricht, o Bruder, und viel Worte macht. Ein Mensch umringt von Leiden und dem Tode nah, was hülf es diesem, wenn der Tod noch zögerte? Nein, ohne Säumen töt ihn, und den Toten gibt den Totengräbern, welchen er mit Recht verfällt, von unserm Anblick ferne. Dies allein genügt als Sühne mir für dieses alte lange Leid. Orestes zu Aigisthos, auf, geh hinein und säume nicht, denn traun, es gilt jetzt keinen Kampf um Worte, nein, dein Leben gilt's. Aigisthos, warum ins Haus mich führen, ist dein Tun gerecht, wozu bedarf's des Dunkels, gleich hier töte mich. Orestes, befiehl du nicht, hin, wo du meinen Vater schlugst, entweiche, dass du sterbest an derselben Stadt. Aigisthos, so wär es also diesem Haus verhängt, zu schauen, der Pelopiden jetzig und zukünftig Leid. Orestes, das deine sicher, ganz bestimmt weissag ich dir's. Aigisthos, nicht als ererbt vom Vater rühmst du diese Kunst. Orestes, viel Gegenreden, doch der Gang verzögert sich, hinein. Aigisthos, ich folge. Orestes, nein, du selbst gehst mir voran. Aigisthos, um nicht zu fliehen? Orestes, nein, um nicht nach deinem Wunsch zu sterben, dieses Bittre sei dir noch bewahrt, o treffe jeden ungesäumt dies Strafgericht, der wieder Ordnung und Gesetz zu tun gedenkt. Der Tod, der Frevel wären nicht so viele dann, alle ab ins Haus. Der Chor, o Atreus Stamm, wie drangst du so schwer durch zahllos Leid zu der Freiheit durch, die nun dies Werk dir errungen?